Jesus Leid, heut geht's hoch auf, uns umringt auf Stordorf nauf. Der Schützen und der Gesangverein lohnt zum Jubiläum ein. Urbohrisch, zünftig geht's dazu, und auch zum Saufen gibt's grad nur. Im Bierzoll spielt er bloß kein Bein, und niemand braucht ein Drittsein. Grüß dich Sepp, da hock dich her, wie geht's dabei der Bundeswehr? Ja, ja, der Sepp, das ist ein Kerl, der druckt sich nicht wie ein Sondergeschwirl. Am ganzen Tisch wird jetzt diskret, wann der Russ in Bayern einmarschiert. Keinerin, fünf Massen her, hoch lebt die Bundeswehr. Jetzt spielt die bloß kein Bein, und du schöner deutscher Rhein. Und gleich drauf kommt ein Kuff stalliert, grad zünftig ist, das geht aufs Gemüt. Alles sauft und schnauft und schwitzt, vom Rucki-Zucki ganz der Hitzt. Schau hin, der Schiene zinkt's ja mo, bloß der Bomper da. Die Oberkreiner, die waren steier, doch dafür kommt ein gestandener Bayer. Ein Stäuber gut, der Sängergruß, schwarz-braun ist die Haselnuss. Jusus Wehr, Schmidt und Brand, verkauf das deutsche Vaterland. Meint ihr Corinne, du liebe Zeit, Prost Gemütlichkeit. Zum Abschluss kommt das Deutschlandlied, sogar der besoffene Pimp singt mit. Manch einer hebt im Rausch sein Hand zum Gruß fürs deutsche Vaterland. Da hint die Mick, da wird jetzt Kraft, da haben sie sie einen gestudierten Kraft. Alles rafft und speibt jetzt durch ein Land. Grüß Gott, mein Bayernland. Ein Bicker, der gut packt und 10 Minuten klar macht. Ein Schulhaus mit einem Lehrer drin, ein Doktor und ein Medizin. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf. Was braucht man auf dem Bauerndorf, was braucht man auf dem Dorf? Ein Knecht, der nicht bloß schwitzt, wann er beim Essen sitzt. Ein Katz, die wo recht fleißig maust, der Dirn, der wo's vor gar nix graust. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf. Was braucht man auf dem Bauerndorf, was braucht man auf dem Dorf? Ein Stier, der fleißig springt, ein Fahrer, der schön singt. Ein Harfen und ein Dudelsack, ein guten Rauch, ein schnupfter Bock. Das braucht man auf dem Bauerndorf, das braucht man auf dem Dorf. Was gibt's noch auf dem Bauerndorf, was gibt's noch auf dem Dorf? Kein Schwester und kein Dicker, die kleine Bauern verricken. In Stadt von Leid zur Arbeit, nein, auf Nacht schalten sein Fernseher ein. So ist's halt auf dem Bauerndorf, so ist's halt auf dem Dorf. Gott misst mir, du Land, der bei war, deutscher Dünger aus Phosphat. Über deinen weiten Fluren liegt Chemie von früh bis spät. Und so wachsen deine Rüben, so ernährest du die Sau. Herrgott, bleib da warm im Himmel, wir haben die Trofoska blau. Diebstahl, Krimi. Kriminalität, vor Krankheit, Invalidität, vor Feuersturm und Hagelschlag, Überschwemmung, nasse Erntedag, vor Hitze, Dürre, Altersnot, Vergrauen, Seuche, Keime, Tod, vor Unglück, Schicksal, Schlag und Jammer. Bewahre uns, o Bayerische Versicherungskammer! Gegen Herzschlag, Mumps und Pestilenz, gegen Hirschnackel und Impotenz, gegen Magendruck und Mundgeruch, gegen Gallenstein und Hohenbruch, gegen Raucherbein und Leberriss, gegen Fäulzes und gegen Syphilis, vor Krebs, Asbestose, Cholera. Bewahre uns, o allmächtige Auka! Mein Fernseher saugt die Frau, mein Haus hat meine Kinder zau, mein Hollywood schaukelt Polianderrosen, Bildzeitung wird wie Sklerosen, mein Atombunker, mein Grill, mein Zeit, mein Kalt, meine Meinung und mein Freit, mein Anstand und mein Jungfernkranz. Bewahre uns, o beneficiarische Versicherungsassekuranz. Erst Donau, die Rundsalpeltal, von Remmingen an Rhein, mein Donaukanal, Grafenwürm, Hinterteich, Donaukreuz, Altötingen, Fliegerhorst, Korkeholz, am Bohrischen Wald, das Leben nach dem Leben, Jungfrau Marias Vorbeist, der Vorsystem, Kriegsgräber, Denkmeier, Rosenkranz. Bewahre uns, o Einjährige, Sicherheit durch Atomraketen, lasset uns beten. Orimus, bei so viel versicherter Sicherheit sind wir todsicher in alle Ewigkeit. Amen. Zeitung steht's drin, jetzt planen's schon wieder Atomkraftmaschinen, aber nicht irgendwo da in Norddeutschland drum, na grad bei uns hinterm Dorf wollen's es haben. So ein neues Ding möchten sie wir eine stehen, so da hat's bei uns, lassen wir uns das gefallen. Über so ein Zeug war doch noch nie nix gescheit zu hören, da werden wir nur Wörter reden mit den Herren. Habt ihr schockiert, der Bürgermeister hat gesagt, was so ein Atomkraftwerk alles mittragt. Ein Schwimmbad, ein Golfplatz, ein Zorgungspark, Gewerbesteuer, zigtausende Mark. In den sauren Wiesen werden Eier verkauft und der Bock, der jetzt pro Jahr überlauft, schön sauber begradigt und einbetoniert, ob sich das Ganze nicht doch leicht rentiert. Habt ihr schon gesehen, das neue Gesicht vom alten Dorf, mei, dies ist eine Geschichte. Jetzt haben wir einen Dom mit zwei riesigen Türmen im Hochspannungswald draus, da ging mehr spazieren. Wir leben in einer gesicherten Zeit und wo man hinschaut, bloß nicht eine Leid. Am Dorf, an der Siedlung, jeder Zwiestock ist nein für Techniker und Sicherheitspolizei. Habt ihr schon gespürt, das komische Zirn, beim Geh und beim Laufen, beim Haxen abbiegen, vom Huber der Fittus geht auch schon ganz schips, sie sagen, ihr hätt an Knochenmarkkrebs. Und was unsere kleinen Kinder betrifft, vom manche von Anfang aus blöd schon vergift. Der Doktor zuckt Achseln, der Pfarrer sagt Leid. Der Herrgott wird schon richten, jetzt wissen wir Bescheid. Habt ihr schon gemerkt, wie wir bratzelt sind worden? Was haben wir denn gewonnen, was haben wir verloren? Jetzt haben wir zwar jetzt einen Batzen Gold auf der Bank, für unsere Kinder, aber die Kinder sind krank. Was soll ich mir jetzt machen, jetzt steht schon bald da. Und wenn's noch mal kracht, dann gleich mal miteinander dran. Na, hilft nur noch eins, im Vertrauen auf den Herrn, ein Rosenkranz beten oder... Aufs Tanzen bin ich gegangen, drei ganze Woche, und die letzten drei Tage sind mir heute schon gebrochen. Und die letzten drei Tage sind mir heute schon gebrochen. Hopp, sassa, hummelitz, voll drummelitz, schwer, hebt mir zu viel, was nicht dran, so, das ist er. Uns Dirndl ist liebreich, aber goldreich ist nicht. Mir ist lieb, es ist liebreich, dem im Gold schlaf ich nicht. Mir ist lieb, es ist liebreich, dem im Gold schlaf ich nicht. Hopsassa, hummelitz, voll drummelitz, schwer, hebt mir zu viel, was nicht raus, so, das ist er. Aber Nigelnogel leist dir nein, aber Nigelnogel darf es nicht. Aber Nigelnogel leist dir nein, aber Nigelnogel darf es nicht. Hopsassa, Hummelitz, Fui, Hummelitz, Schwer, Hippatz, Fui, was nicht dran, so, das ist er. Spuitze wegen ob sein Körper ein Quäng, nimmt sei der Schwartling drum, hauze wegen um. Wer will unter die Soldaten, der muss haben ein Gewehr, der muss haben ein Gewehr. Das muss er mit Pulver laden und mit einer Kugel schwer. Büblein wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Büblein wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Wer will unter die Soldaten, der muss haben viel Gefühl, der muss haben viel Gefühl, besonders in sein Zeigefinger, denn ein Mensch, das ist sein Ziel. Büblein wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Büblein wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Wer will unter die Soldaten, der muss alle Glieder haben, der muss alle Glieder haben. Wenn ihm später eines fehlt, hängt man ihm an Orden dran. Büblein wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Büblein wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Wer will unter die Soldaten, der braucht einen Kamerad, der braucht einen Kamerad. Dem kann er ein Liedlein singen, wenn er ihn verloren hat. Büblein wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Büblein wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Wer will unter die Soldaten, der muss glauben an einen Gott, der muss glauben an einen Gott, denn dann kann er weiterleben, wenn ihn trifft der hellen Tod. Büblein, wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Büblein, schwörst du deinen Eid, schlüpfst du in ein Mörderkleid. Vorkommen entdeckt worden. Diese Braunkohle ist außen schwarz, innen mehr bräunlich. Abbau ist nicht ungefährlich. Drunten genau, schreibem beim Schieblau, Juche, drunten genau, schreibem beim Schieblau. Was ist an dem Baum? An dem Baum ist ein Ast. Ast am Baum, drunten genau, schreibem beim Schieblau, Juche, drunten genau, schreibem beim Schieblau. Was ist an dem Ast? Um den Ast ist ein Strick. Strick am Ast, Ast am Bam, drunter genau, schreibem beim Schieblau, Juche, drunter genau, schreibem beim Schieblau. Was ist an dem Strick? An dem Strick hängt der Sepp. Was hat er denn da? Ja, gesagt, der Krieg war verloren. Und die Nazis ganz bei dem Grund. Sepp am Strick, Strick am Arsch, Arsch am Bam, drunter genau, schreibem beim Schieblau, Juche, drunter genau, schreibem beim Schieblau. Wer hat denn dies auch geschafft? Der Mo war der Richter. Der Sepp und viele andere sind tot. Der Richter, der kennt heute keine Not. Der wird als guter Christ verehrt, als eure, was sie gehört. Er trug die allerhöchsten Orden, ist Minister geworden. Was sang denn dort Leid? War halt eine schlechte Zeit, aber viele Sachen, die waren recht. Und heutzutags, da macht man gleich alles am schlecht. Und überhaupt, sind Krieg, da gibt's keine Nächstenliebe. Minister, Richter, Sepp am Strick, Strick am Arsch, Arsch am Bam, Bam im deutschen Boden. Weißt du, wie viel Birnbaum stehen, drunten in der grünen Au? Thank you. dass man doch verzeihen. Der Bauer, der wüscht, der bin, die Bäuerin, die wo ich bin. Das muss man doch verzeihen, das muss man doch verzeihen. Der Bauer macht sein Testament, der Pfarrer hat sie ihm geschrien. Die Kirch den schweren Beutel an, die Bäuerin hat den Leichen an. Der Pfarrer hat sie ihm geschrien, der Pfarrer hat sie ihm geschrien. Der Bauer, der ist heilig gestorben, die Bäuerin schreit Obi. Ein Lump bleibt Lump bis zu seinem End, das merkt man im Testament. Die Bäuerin schreit, oh weh, die Bäuerin schreit, oh weh. Da nimmt der Knecht sie um den Hals, die Toten, die sind tot. Den Leichnam tust du verscharren, ich junger Knecht, mach besser warm. Die Toten, die sind tot, die Toten, die sind tot. Der muss man nicht verzeihen. Der, wo sein Geld der Kirchen gibt, wird als sein Toter nicht geliebt. Mehr muss man nicht verzeihen, mehr muss man nicht verzeihen. Jetzt sind wir hier im Kommentar zur personifizierten bayerischen Landespolitik. seit der mittleren Reife bei einer Dienstherrschaft. Da kam aus Gundremmingen ein junger Mann daher. Er wollte so gerne Sabinchen besitzen und war ein Ingenieur. Ist der Zahle Mitzinger? Der wollte so gerne Sabinchen besitzen und war ein Ingenieur. Sabinchen sprach ihr schönes Mädchen, die Maienduft wie Blau. Kommst du mit mir nach Gundremmingen und wirst du meine Frau? Ich hab einen sicheren Posten und einen schlauen Kopf. Ich trag untertags einen Sicherheitsanzug und drück nur den Sicherheitsknopf. Ich trag untertags einen Sicherheitsanzug und drück nur den Sicherheitsknopf. Nach so viel Sicherheitsversprechen, da wurde Sabinchen weich. Er schenkte ihr eine Sicherheitsnadel und sie sich ihm sogleich. Und bald darauf war Hochzeit mit Hochzeitsmahl und Kirch. Dann zogen sie beide in seine Wohnung gleich hinter dem Kernkraftwerk. Dann zogen sie beide in seine Wohnung gleich hinter dem Kernkraftwerk. Doch schon nach 3-4 Monaten, oh Schrecken, da wurde Sabinchen krank. Am ganzen Körper waren rote Flecken und auch der Blutdruck sank. Die Zähne und die Haare fielen ihr alle aus. Und nach nicht einmal ganz 2 Jahren trug man sie aus dem Haus. Und nach nicht einmal ganz 2 Jahren trug man sie aus dem Haus. Ihr Mädchen und ihr jungen Frauen, die soll euch zur Lehre sein. Lasst euch auf einen Kernkraftburschen nur ja nicht ein. Schenkt eure schönen Augen und euren roten Mund. Doch lieber uns den Kernkraft gegen, dann bleibt's ihr wenigstens gesund. Doch lieber uns den Kernkraft gegen, dann bleibt's ihr wenigstens gesund. Thank you. haben dir Vater Brot und Wein. Nimm alles, was wir haben, es soll dein eigen sein. Die Garben sind gebunden, die Felder stehen leer. Heut bringen wir dir zum Danke die Früchte zum Altar. Für Sonne und Wind, für den Tau, für den Ring, dafür, dass keine Überschwemmung hat gegeben. Für ist das nie eine Kabel tot. Dank mir, oh lieber Gott. Es liegt ein tiefer Frieden über den Fluren weit. Wohin das Auge schauet, kein schöner Land in dieser Zeit. Wir schien die Feuder Doling, wie herrlich alles ist. Ein Stück vom Garten Eden, der Rest vom Paradies. Für die schnurgeraden Bachel und Wasserkram, für die Hecken und Buckel, was wickelt schon haben, für die Betonstraße um unsere Wiesen herum. Dank mir, oh hilfreiche Flurbereinigung. Ihr seid das Salz der Erde, macht sie euch untertan. Der Bauer, der ist gläubig und soll's zu guter kommen. Er schützt und hegt die Pflanzen, die ihr im Feudo baut, vor Käfer und vor Biener, vor Blärmen und Unkraut. Für Kaliphosphat und 2 für 5 T. Mit Nitrat und Stomp wird der Wurzen erst schief. Für einen Aufsichtsrapposten bei Bayer, Raiffeisen und Deutz. Dank mir unserem Bauernpräsidenten Heeremann Gott vergeut's. Kein Tier ist hier auf Erden, dir lieber Gott zu klein. Du schufst sie wie uns Menschen und alle sind sie dein. Heut sieht man unsere Hähne, heut ohne Kopf und Schwanz. Der Arsch steht auf 2 Steckerl, zum Eierling da glanz. Für Schmalspur, Sei und Östrogen, Kotlet. Für Penicillin, Gickerl im Hähner-KZ. Wir brauchen gerecht wie aus der Fabrik. Dank mir der gerechten Agrarzuschusspolitik. Dies eine lebt vom anderen, so ist's euch bei Schokwin. Am Kreislauf der Natur, ja, da lasst sie euch nichts drehen. Vom Brick, da lebt die Pflanzen und davon lebt das Tier. Die Sau, die lebt von beidem und von der Sau lebt mir. Für einen Klärschlamm, den wir kostenlos kurieren. Für Quecksilber, Fischmehl und Cadmium. Günstig zum Kaffer, preiswert und billig. Genauso wie das Blei in der Muttermilli. So haben wir geerntet, doch längst noch nicht alles. Wir leben zufrieden und fragen, was so ist. Die Saat, die wir sehen im Naturweltenlauf, geht für unsere Kinder doch erst richtig auf. Meine lieben Leute, jetzt kommt als nächstes das St. Öd-Duo. Das St. Öd-Duo, da haben wir einmal da den Hansi. Hansi, grüß dich. Der Hansi ist einer vom St. Öd-Duo und er wird uns jetzt dann einen aufspielen. Warte schon was? Ein Lied spielt jetzt dann auf. Und links vom Hansi sitzt der Michali. Michali, grüß dich. Michali ist ein bisschen ein Schüchterner, aber Michali, du spielst uns einen auf. Michali spielt uns dann auch einen auf und wir gehen es noch fordern, Michali. wir und möchte noch ein kleines, ich tue da auch selber ein bisschen Verser stricken und habe ich was geschrieben. Das Frühjahr. Das Frühjahr ist da und ist geil ist schon gar. Wer nicht mehr lang sein, geht's in Frühsommer rein. Im Frühsommer ist es nachher schließlich so weit, dass man sich auf den Sommer schon freut. Nach dem Sommer geht es nachher rein in Wirtschaft, wo es dann auch gleich ein Waschbohnen nicht mehr so dürst. Und dann nach dem Wirtschaft kommt die kalte Winterszeit, da wo wir uns ja alle auf das Christkindl gefreut. Kleidung, Durst, zu, kommt etwa gar noch der Januar, ist nicht mehr weit zum Februar. Dieses kleine Büchlein können Sie im Rosenheimer Verlag erwerben. Sind ja unkündbar, wir haben unsere Ruhe, da lasst sie nichts dagegen sagen. Jeden Tag wird was gefeiert, bei Kuchen und Sekt, was sollt ich mich aufregen, auch wenn mir manches nicht schmeckt. Ober mir der Intendant, unter mir der Intrigant, vor meiner Linke kürzte Text und hinter mir wart schon der Nächste, die Schere im Kopf schneit von der Lohr. Was sollt ich machen, sollt ich tun? Ich steh da drin als Humanist, der Schwaber baut, was er doch frisst. Wir sind ein öffentlich-rechtliches Haus, mit einem Kreuz in jeder Stumm. Und wann was nicht recht ist, na schalt ma ins Haus, da denen wir wohnen lang rum. Ist der Kanal erst ausgewogen, glätten sich von selber die Wogen. Ober mir der Rundfunkrat, und ober dem der bayerische Staat, und ober dem geht nix mehr raus, und ganz um drum, da sitzt der Strauß. Im Himmel drum, da singen Dinge, die letzten freien burschen Singe, da wird bei Gott her zu uns seid. seid froh, dass nicht beim Rundfunk seid. Eine liberale Tradition des Starkbeanstiches. Eingeladen hat uns der Herr Minister Schreiber, ich persönlich, es waren auch der Herr Minister Hantl und Hillemeyer drin geguckt. Und die haben mir was sehr so schön in Hand gehabt. Jetzt wollen wir in Korn singen, heute sitzen wir schön beieinander. Was neulich erst passiert ist in einem freien Land. Die Geschichte, ja, die hat angefangen mit der Demonstration. Da hat eine Handvoll Raudis sechs Fenster scheinbar geschlagen. Es war am 5. März, auf Nacht noch ziemlich früh. Drauf geht's vor einem Jugendhaus ganz sakramentisch zu. Aber 100 Mann sind aufmarschiert, 5 Richter Staatsanwalt. Die haben das ganze Haus umstellt, raus gibt nicht jung noch alt. Auf Kommando 1, 2, 3, hier spricht die Polizei. Gebt's aus und da gibt's euch, sonst gehen wir mir gleich rein. Da haben's nicht recht lang gefackelt, 130 wird's gleich verhaft. Die werden wir Schwerverbrecher ins Zuchthaus eingeschafft. Der eine kommt auf Straubing, die Richter, die sind fix. Die andere geht bis Eihach und deutern wissen nix. Voll Schulbermund, voll Lehrling sind's, was wohl der Meister sagt. Wenn der was hört von Zuchthaus, ich werd zum Teufel gejagt. Jetzt liest man's aus der Zeitung raus, das Ding ist unerhört. Die meisten, die wo eingesperrt sind, haben nicht mal demonstriert. Die Justiz hat ganz schwer Unrecht da und anklagbar verratzt. Da hat's der Herr Minister hinter die Ohren ein bisschen kratzt. Wir leben jetzt Südamerika, wir leben im Bayernland. Und in der Liberalitas, die war mal gut bekannt. Wer zuerst zerschluckt und dann erst fragt, der tut gar hier kein Gut. Und drum ist zwei Minister, sauft's aus und nimmt's einen Hut. Und drum ist zwei Minister, sauft's aus und nimmt's einen Hut. Und wir hätten drum meine einsame Hütte. Da sitzt einer, drinnen und der fürchtet sich wahnsinnig. Der hat furchtbar Angst. Da geht's zu. In das Haus rum. Das komische Geräusch, das ist der Wind, das ist die furchtbare Atmosphäre. Ja, vertun die Drama, wenn Stockfinster, ja, Schako freu, ja, na so, als Haudungsvoll, der Mund erscheint zum Fenster rein, es kommt ja nicht schönlicher sein, es wird lieber, wie sie so grau, sie führt mir in mein Eigen aus, mit dem Ufer, die Schwarzkatz, die schnurrt und lurrt jetzt auf und ratz, und in der Hütte draus, der Hund, der heilt jetzt schon eine Schlange Stund, und unterm Stumpen drin die Flehe, die Opfer nieder und auf die, unter der Winkel und Zwitsch und Mais, es ist ein Finger, schaus der Weiß. im Hintern kann man dieser Geist tolle Dunderlei verspeist. Der Hex ist draußen in der Flix, die oben im Besen hier rät. Im Hintern stümmer dieser Gespinst, der steht vom Bitt und weg erkennst. Ich nummer drin im Wartur und schlag die Daunur. Der Steuer tut ein Kurs vor Glut, der Pferd und meckert wie ein Verrückt. Ein Bayer zum Bedummerland, es ist ja schon ein wahres Schand. Der Teil juckt im Rauch von drin, der Ort hat's gewissig Scheiß im Sinn. Drum am Schor in seine Not, da frisst der Tod ein Prickelbrot. Leid, es ist ein Kraus, es spuckt in jedem Bauernhaus, in jedem Dorf, bei uns im Wald, der Stolz in mancherlei Gestalt. Doch ja, nun bleibt Schaber noch, nicht nur bei Nacht, nein auch bei Tag. Es wird wie wahr, es ist ein Kraus, dabei ein Sinn in jedem Haus.